seine Stiefel hingewiegt. Wann ein paar die Mädchen sitzt, in ein Obersitter, seine Stiefel wiegt er, seine Stiefel hingewiegt. Wann ein paar die Mädchen sitzt. Seine Schneidchen sind gedreht, wann ein paar die Mädchen steht. In der Regel steht er, seine Schneidchen dreht er, seine Schneidchen sind gedreht, wann ein paar die Mädchen steht. Seine Frau, wo kauft er? Seine Frau, die ist wo kauft. Wann ein paar die Mädchen lauft, draußen hoch lauft er. Seine Frau, wo kauft er? Seine Frau, die ist wo kauft. Wann ein paar die Mädchen lauft.